Hallo Toulouse. Und bonjour en vous. Und natürlich auch herzlich willkommen allen anderen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen zu unserer 16. Folge. Ja, Folge 16 heißt, wir haben es getan. Was wir Was haben wir denn getan? Das erzählen wir später, würde ich sagen. Ich bin doch immer so hippelig. Lass uns mit dem Strickzeug anfangen. Okay, okay, ein Strick-Podcast. Okay. Ja. Naja, stricken und was uns sonst noch so passiert. Und das ist ja das eher stimmt. So der Teil, was uns sonst noch so passiert. Genau, aber er hat einen Strickbezug. Also insofern, naja gut. Aber ich fange mal mit den WIPs an. Magst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich habe tatsächlich ein WIP. Kein WIP, ein fertiges Projekt. Kein WIP, ich rede Blödsinn. Ein fertiges Projekt anzubieten. Und zwar habe ich das Fancy Me-Tuch fertig gestrickt. Schon letztes oder vorletztes Wochenende, ich weiß schon gar nicht mehr so genau. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Ich glaube vorletztes, weil es war da sehr warm und ich konnte es nicht tragen. Und letztes Wochenende war es, glaube ich, nicht ganz so warm. Ja, das Fancy Me-Tuch von Fritzi 01, das in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe ja ein paar Leute angefangen haben zu stricken. Hat Spaß gemacht, ging schnell zu stricken. Ich habe es gestrickt aus Wolle von der Green Mountain Spinnery. Das ist eine Kooperative, deren Stand ich in Hartford auf der Stitches United gesehen habe und wo ich das dann auch eingekauft habe. Zwei sehr nette Damen waren an dem Stand und das ist ein Knäuel ist 100% Wolle und das andere ist 70% Wolle und 30% Tencel. Und die Wolle nennt sich Tagi, was auch immer, und ist ein Mix aus Rambouillet und Columbia-Schafen. Das sagt dir wahrscheinlich mehr als mir, aber ich habe das vorhin extra nochmal nachgelesen. Ich erinnere, dass wir uns da in der letzten Folge auch drüber unterhalten haben, ja. Ja, so dunkel, ne? Und es sind irgendwie zwei Grautöne, ein relativ hellerer, ein etwas dunklerer Grau-Braunton. Und ich mag das sehr gerne. Es ist halt entgegen meiner sonstigen Farbvorliebe eher so nicht so ganz bunt und kräftige Farben. Also ich würde sagen, ein pastelliger Braunton, falls man braun-pastellig sagen kann. Heißt das dann nicht Schlamm oder so? Ja, das könnte man auch sagen, aber das klingt so unfreundlich. Da hast du recht. Auf jeden Fall ist es fertig. Das Teil besteht aus Kraus-Rechts-Teilen und Lace-Muster-Teilen. Und die wechseln sich ab und die Farben wechseln sich dabei ab. Es ist für zwei Farben gedacht und mir gefällt das Ergebnis sehr gut. Und ja, ich hatte es jetzt die letzten Tage auch ein bisschen um, weil es dann doch jetzt hier ein bisschen sommerlich frisch geworden ist im Norden. Aber das macht nichts, jetzt kann ich es endlich tragen sozusagen. Also ich kann dir sagen, nicht nur im Norden ist es sommerlich frisch geworden, auch bei uns ist das Wetter gelinde gesagt unter aller Sau. Ja, das ist wohl wahr. Aber was soll ich sagen? Hier kommt gerade die Sonne raus. Ich kann es kaum glauben. Nachdem es eigentlich gestern den ganzen Tag geschifft hat und heute Morgen auch, sehe ich jetzt gerade weiße Wolken, blauen Himmel und Sonnenstrahlen. Vielleicht sollte ich doch noch vor die Tür gehen. Ich hatte eigentlich schon mit dem Tag abgeschlossen. Und wir können ja ausnahmsweise mal versuchen, uns ranzuhalten hier. Ja, das können wir machen. Ich glaube zwar nicht, dass wir das schaffen, aber egal. Hast du denn auch was Fertiges zu berichten? Ungefähr genau 0, nichts. Oh, das ist ja sonst mein Job. Ja, ich habe aber die letzten zwei Wochen auch wenig Zeit gehabt, an irgendwas zu arbeiten, muss ich gestehen. Es war im Büro ziemlich viel los und also, es war auch vorhergesehen. Das hat mich jetzt nicht überrascht. Ja, und du hast noch Dienstreisen erwähnt und so. Das ist ja auch immer irgendwie wuselig. Ja, und ich war mit so viel technischem Equipment, also Laptop und dergleichen unterwegs, dass ich auch im Handgepäck für meinen Omshawl irgendwie keinen Platz hatte. Ich weiß das auch nicht, wieso. Ist irgendwie eine Fehlplanung. Ja. Also hätten nicht deine Kollegen deinen Laptop nehmen können? Das wäre doch sehr höflich gewesen von denen. Ja, Laptop, Kamera, Telefone, Ladegeräte, weil im Moment darf man auch irgendwie keine Batterien im aufgegebenen Gepäck haben. Also die musste ich dann noch rauskramen. Super. Ein Glück hat keiner mein Handgepäck gewogen. Ja, selbst schuld, wenn du das Zeug alles nicht in den Koffer packen darfst, musst du es ins Handgepäck nehmen. Also ja. An irgendeiner Stelle müssen sie dann ja das zulassen oder sie sollen dir gleich verbieten zu reisen. Ja, das erklär mal den netten Kollegen am Flughafen. Da ist man dann irgendwie immer in der am kürzeren Hebel sozusagen, immer in der schlechteren Position. Ich weiß, aber es ist schon ein bisschen krass, oder? Die einen sagen dir, dass du es nicht aufgeben darfst und die anderen sagen dir, dass du es nicht ins Handgepäck tun darfst. Und dein Chef sagt, du sollst es aber alles mitnehmen. Ja, genau. Super, das ist ja perfekt. Ja, bin ich gerade froh, dass ich keine Dienstreise vor mir habe. Ja, Das, aber deswegen habe ich auf Dienstreise wenig gestrickt, dafür aber Wolle gekauft, aber dazu dann vielleicht später mehr. ja, wie du magst. Aber wie sieht's bei deinen Wips aus? Dann erzähl doch was über deine Wips. Ja, also da gibt es einige fast fertige Sachen, einige angedachte Sachen und ich stricke auch tatsächlich gerade. Ja, Also dann mal los. an meinem Ohmshawl, den wollte ich ja eigentlich fertig haben. Ich bin auch ziemlich weit gekommen, so ungefähr bis auf die letzten zwei, drei Reihen. Und dann habe ich beschlossen, dadurch, dass die Knopflöcher ja so, naja, was heißt unregelmäßig sind, aber ich habe zwischendurch ja immer die Wolle gewechselt, weil es aus Resten gestrickt ist. Und deswegen sind die Abstände nicht immer hundertprozentig genau gleich zwischen den Knopflöchern. Und da man an zwei Seiten Knopflöchern hat, aber die gleichen Knöpfe dafür benutzt, müssen ja die Abstände stimmen. Und deswegen habe ich das einfach auf ein Seil gezogen, bevor ich jetzt die Abschlusskante mit den Knopflöchern mache und das schon mal gespannt. Und bin dann aber die Woche eben nicht dazu gekommen, da tatsächlich das nochmal auszumessen und die Knopflöcher dann entsprechend zu setzen. Da hatte ich einfach nicht die Ruhe für. Deswegen ist es so gut wie fertig. Ich werde jetzt auch gleich noch Fäden vernähen. Da sind, glaube ich, noch so ungefähr 15 Enden, die auf mich warten. Ich freue mich ganz wahnsinnig. Ja, das glaube ich. Sowas erzähle ich gleich auch noch. Aber dann ist es, also okay, und dann brauche ich natürlich noch Knöpfe. Die Knöpfe habe ich noch nicht. Da wollte ich, wenn es fertig Oh. ist, mal gucken. Und bei deinem Anspruch an Perfektionismus und Zusammenpassen, glaube ich, wird die Knopfsuche länger dauern. Naja, ich habe überlegt, entweder nehme ich, ich habe noch ein paar dunkelblaue Perlmuttknöpfe, so dunkelblau-türkis, das würde ganz gut passen. Klingt gut. Oder ich mache wirklich bunt, aber dann bleibe ich auch bei diesen Perlmuttknöpfen, weil ich die immer ganz gerne mag, muss ich gestehen, und nehme einfach dann farblich passende in blau und pink oder so. Also, da sehe ich noch kein so großes Problem. Okay, das ist doch nicht schlecht. Ja. Das ist also der Ormscholl, fast fertig. Also hoffentlich das nächste Mal in der Kategorie fertige Projekte. Dann hatte ich ja überlegt, an meiner angefangenen blauen Strickjacke, die auch schon eine ganze Weile liegt, wie ich festgestellt habe, die Armkugeln zu berechnen und endlich einzustricken. Und ich bin immerhin so weit gekommen. Ich habe dieses Imagining Top-Down Knitting from the Top Sleeves irgendwas set in. Top vorbereitet hier. Macht nichts. Also es gibt ja aktuell dieses Buch. Kommt in die Shownotes, würde ich sagen. Genau, da, Top-Down, Reimagining Set-in-Sleeve-Design von Elizabeth Doherty. Also das sind von oben eingestrickte Armkugeln, Pullis mit von oben eingestrickten Armkugeln. Und da habe ich ja auch den Pulli für meinen Freund schon nachgestrickt und war damit sehr zufrieden und wollte das jetzt auch bei der Strickjacke so machen. Bin immerhin so weit gekommen, dass ich mir alles hingerechnet habe für die Armkugelaufnahme und dann ist es ja nicht mehr schwer. Aber dann haben wir irgendwie einen Film geguckt und es war abends und das ist dunkelblaue Wolle. Und dann habe ich gedacht, na gut, hingerechnet ist schön und gut, aber ich fange jetzt nicht an, das aufzunehmen. Nee, irgendwie beim Film gucken sollte man sowas vielleicht nicht tun. Nee, und ja. Aber Schon gar nicht in dunkelblau. für mich ist die sozusagen wieder in den VIP-Status übergegangen, weil zwischendurch war es eher so ein UFO irgendwie. Oder so Lag einsam und Winterschlaf. allein. Ja, lag einsam und allein in meinem, nein, allein auch nicht, in meinem Strickkorb und hat darauf gewartet, dass sie wieder ein bisschen Strickliebe sozusagen bekommt. Und dann habe ich tatsächlich, aber auch nur dank der Tour de France, muss ich gestehen, am Gute Schaflamm wieder ein bisschen weiter gesponnen, weil seit gestern ist ja Tour de France und ich bin auch in zwei Und Tour de unterschiedlichen. Vlies? Ach ja. Und deswegen? Ja, genau. Weil Tour de France alleine reicht ja nicht, oder? So viel habe selbst Damit ich ist doch alles mitbekommen. klar. Nein, du hast natürlich vollkommen recht. Vielleicht musst du Parallel da noch zur ein, zwei Tour. Sätze zu sagen. Ich weiß nicht, wie viele nicht spinnende Zuhörerinnen und Zuhörer wir haben. Keine Ahnung. Ja, also die Tour de France kennt wahrscheinlich jeder. Das ist ja dieses Fahrradrennen, das ungefähr 3 Wochen im Juli läuft, quer durch Frankreich. Und dieses Mal, das erste Mal seit langem auch wieder in Deutschland startet. Ich glaube, in Düsseldorf ging es gestern los. Ja, bei ziemlich schlechtem Wetter. Ich habe da so ein paar Bilder gesehen. Das sah nicht gut aus. Glaube ich sofort. Und weil wir ja, wenn wir am Spinnrad sitzen, auch radeln sozusagen, gibt es parallel zur Tour de France immer die Tour de Vlies, wird dann auch TDF abgekürzt. Und ja, das ist letztendlich Gruppenspinnen. Es gibt dann auch in verschiedenen Foren Threads dazu. Man kann sich austauschen. Man setzt sich selber Ziele in der Regel. Also ich bin in zwei Gruppen, die nicht competitive, also nicht richtig im Wettbewerb fahren, sondern wo es wirklich nur um den Spaß geht. Das Ja, ist weil auf einmal in der Ravelry Pod. gibt es auch sozusagen die Ja. Wettbewerbskategorie, wo man sich anmelden kann, um sozusagen mitzuspinnen im Wettbewerb. Genau, beziehungsweise es gibt dann auch von manchen Handfärbern oder so spezielle Gruppen, wo du ein bestimmtes Ziel hast oder wo du dann nur Fasern von denen verspinnst und dann gibt es auch Preise am Ende. Da habe ich keine Lust drauf, auch weil erwartungsgemäß der Juli bei mir zum Ende hin auch noch wieder ein bisschen knackiger wird. Und deswegen mache ich das einfach nur zum Spaß am Spinnen, weil ich dann regelmäßig wirklich mir vornehme zu spinnen und ja, dann auch ein bisschen was schaffe einfach. Das ist immer ein ganz netter Nebeneffekt. Da bin ich in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe und auch im Spinnernetz unterwegs. Und da habe ich dann also gestern, also mein Ziel ist es wirklich, an dem gute Schaflamm für die Decke regelmäßig zu spinnen, jeden Tag 15 Minuten mindestens. Und das ist eben dick, da muss ich mich konzentrieren, weil Dickspinnen liegt mir jetzt nicht unbedingt, muss ich gestehen. Deswegen, außerdem ist es grau und naja. Ich habe davon über 1 Kilo und da ist dann die Motivation ganz schnell weg. Und da ist sowas wie die Tour de Vlies immer ganz praktisch, weil dann bleibe ich dabei und dann gibt es da ein bisschen Fortschritt. Und ich war gestern auch ganz zufrieden mit dem, was ich geschafft habe, muss ich sagen. Sehr schön. Und hast du nur eine Viertelstunde gemacht oder hast du länger gesponnen? Ich habe dann tatsächlich eine Dreiviertelstunde gesessen, während mein Freund Armbrot gekocht hat. Das ist doch eine gute Arbeitsteilung. Ich denke auch. So kann man das Und machen. dann. Ja, da wird es jetzt ein bisschen weitergehen. Also ich habe dann auch, damit ich nicht nur mit dem grauen Schaf unterwegs bin, mir noch einen anderen, also letztendlich irgendwas anderes ist immer erlaubt, sage ich jetzt mal am Sonntag einfach zur Abwechslung. Wobei heute werde ich auch wieder zum Gute Schaflamm greifen. Einfach weil ich habe gerade erst angefangen und es lief gestern ganz gut und da bietet sich das an. Aber ich habe mir sozusagen offen gelassen, auch ein bisschen was anderes zu machen. Ja, das klingt doch gut. Und dann habe ich eben gerade auch schon abgekettet eine Maschenprobe für eine Strickjacke für meine Schwester. Die hatte ja Geburtstag vor kurzem und hat sich pünktlich ungefähr eine Woche vor ihrem Geburtstag haben wir uns dann auf eine Anleitung und auf eine Farbe geeinigt. Also als Nichtstricker mag das funktionieren. Wenn man Stricker ist, weiß man, das wird eng mit dem Geburtstagsgeschenk. Ja, Und vor allem, wenn ich die habe den. Wolle noch nicht feststeht und nicht Ja, vorrätig bei dir genau. im Stash ist. Ja, und das Problem ist ja, hier in Frankreich ist es immer so ein bisschen schwierig mit schöner Wolle. Also gerade Naturprodukte, hier hat doch vieles einen Plastikanteil. Also es gibt natürlich ein, zwei andere Firmen auch in Frankreich, die naturbelassene oder naturnahe Wolle produzieren und verkaufen. Aber ich habe hier bei mir in Toulouse vor Ort nicht so viel zur Auswahl und deswegen hatte ich schon überlegt, ob ich bei Naima einfach Telefonberatung einfordere. Aber ich Also hatte bei dann auch in der Miles. Woche. Ja, genau. Naima, Meiles, Hamburg, Weidenallee. Hatte dann aber in der Woche auch Ich immer. werfe nur so ein bisschen Kontext ein für die Leute, die nicht wissen, wer Naima ist. Ja, alles gut, alles gut. Aber ich wollte dann auch nicht auf dem Freitagnachmittag oder Samstag, wenn da eh der Laden brummt, anrufen und dann am Telefon eine halbe Stunde über Farben diskutieren. Deswegen habe ich gedacht, na gut, ich bin ja jetzt die Woche in München auf Dienstreise und da habe ich das tatsächlich geschafft und bin, also ich greife jetzt mal vor in Julia entdeckt die Welt sozusagen und habe da einen Laden gefunden, die haben auch eigentlich nur reine, nee, nicht nur Wolle, aber nur Naturprodukte, also Sockenwolle zum Beispiel mit Rami-Anteil. Rauwerk nennen die sich und die haben neben ausländischen Sachen auch ihre eigene Wolllinie oder ja, Garnlinie seit neuestem. Und das ist wirklich Wolle aus dem Münchner Umland, Merino-Wolle. Also kann man jetzt nicht vergleichen mit nicht deutscher Merino-Wolle, weil deutsche Merino immer schon ein bisschen mehr Griff hat. Aber ich finde die trotzdem sehr schön und angenehm. Gibt es in Naturtönen, gibt es auch gefärbt. Und da habe ich gerade eine Maschenprobe von gestrickt. Ja, Sehr das sah schön. Also so, die was ich Wolle so ist. auf Skype gesehen habe, sah das nicht schlecht aus. Ist ein Ja. bisschen dicker auch, oder? Ja, genau. Ich habe die jetzt mit einer, also laut Banderole soll die mit 3,75er Nadeln verstrickt werden. Ich stricke nur relativ eng, deswegen habe ich mal mit einer Vierer angefangen. Und die Anleitung, die ich nutzen werde, die sagt eh, dass man locker stricken soll, damit die Strickjacke auch ein bisschen locker fällt. Die ist ein bisschen weiter geschnitten. Ich habe sie jetzt also von 4 bis 5,5 durchprobiert. Und irgendwo zwischen 5 und 5,5, denke ich, für die Strickjacke wird sich das Ja, abspielen. so würde ich jetzt auf Basis der Bilder, die ich so durch die Webcam sehen kann, würde ich auch eher so auf die größeren Maschen tippen. Ja. Ja. Also die hat 220 Meter, glaube ich, auf 100 Gramm. Ja. Ist aber woolen versponnen, also mit sehr viel Luft drin sozusagen, sehr locker, fluffig. Da kann man immer mal eine Nadelstärke größer nehmen, finde ich. Ja. Ja, Sehr und die habe schön. ich in hellgrau und in so einem ganz zarten Rosa, unfotografierbar. Ja, das wird schwierig. Ja, aber das war's dann auch soweit von meinem Work in Progress oder auf dem Weg zum Work in Progress. Wie sieht's denn bei Ja, dir nicht aus? schlecht. Bei mir. Ja, also ich stricke gerade, während wir hier sprechen, an dem Duro von Lucy Haig, also meinem. Wie heißt das so schön, dieses Zopftuch mit der Zopfborte aus lauter Quadraten und dann, die habe ich jetzt alle fertig, die Quadrate und die Dreiecke und habe auch die abschließenden Dreiecke schon, die so die Spitzen bilden, fertig und jetzt fehlt eigentlich nur noch das, weil diese Quadrate bilden ja zusammen ein großes V, also den unteren Rand letztendlich. Und das V muss jetzt noch gefüllt werden und da bin ich jetzt gerade bei. Das ist aber relativ mindless, das ist glatt rechts in Farbstreifen. Also das ist ganz gut nebenbei zu machen. Und ja, wer mich kennt, glatt rechts ist ja nicht so mein Lieblingszeug. Insofern kann ich das nur stricken, wenn ich irgendwas anderes nebenbei mache. Wenn ich mit diesem glatt rechts Teil fertig bin, bekommt das ganze Ding noch eine I-Cord-Umrandung. Auch davor gruselt mir ehrlich gesagt schon so ein bisschen, weil es wird groß. Es sind insgesamt, glaube ich, 400 Gramm Wolle oder so. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie groß dieses Tuch dann ist. Also ja, klar, die Zöpfe haben ein bisschen was verbraucht und ein Teil der Wolle geht natürlich auch in den I-Cord, aber trotzdem ist es jetzt nicht so ein zierliches Tüchlein, sondern es wird schon eher groß, glaube ich. Wenn ich mir auch so angucke, wie groß dieses V schon ist und was ich da jetzt hier alles noch so ausfüllen muss, dann wird der Rand, glaube ich, ziemlich, ziemlich lang dauern. Aber egal, ich habe ja Zeit. Es ist im Moment eh hoffentlich demnächst wieder zu warm für sowas. Und dann muss ich auch da, wie du vorhin schon sagtest, jede Menge Fäden vernähen. Auch das steht mir bevor, weil jedes Quadrat wurde ja einzeln gestrickt und es sind irgendwie 7 Quadrate und 2 Dreiecke und alle haben 2 Anfangs- und 2 Endfäden. Und zum Teil musste man auch noch mal irgendwie, um die aneinander zu stricken, beziehungsweise um die aneinander zu stricken oder so, oder noch mal irgendwo Maschen aufnehmen und das da auch nur für Maschen aufnehmen irgendwie noch mal was auf einen Hilfsfaden packen und auch da dann nur irgendwie einen Anfangs-, einen Endfaden und dann mit der anderen Farbe weiter stricken. Also insofern habe ich da, glaube ich, echt auch so locker 30, 40 Fäden vor mir am Ende. Da gruselt mir auch schon vor. Aber ich wollte sie auch nicht vorher vernähen, um dann gegebenenfalls auch noch Lücken schließen zu können, die jetzt hier eben beim Anstricken von dem Innenteil oder später von dem I-Cord entstehen, dass ich die Löcher dann auch zumachen kann, ohne dafür nochmal einen Faden ansetzen zu müssen. Das macht ganz gute Fortschritte. Oh, jetzt habe ich voll. Achso, es war nur das Skype-Mikrofon. Ich glaube, das ist nicht so auf der Aufnahme drauf, wo ich gerade voll gegengeboxt habe. völlig Aber ja, ich kann uncool. bestätigen, du hast da gerade voll gegen geboxt. Entschuldigung. Aber ich glaube, es war nur dein Ohr und nicht das von allen anderen, die zuhören. Ja, das stricke ich übrigens aus Traumsterne Merino High Twist von Wollträume. Färberin, von der ich vorher nie gehört hatte. Die hatte ich in Leipzig auf dem Wollfest gekauft, die Wolle. Strickt sich sehr angenehm und sind so Blau- und Grautöne irgendwie im weitesten Sinne. 4 verschiedene. Ja, und da kommen wir auch schon zu einem kleinen Knitting-Attack, weil irgendwann dachte ich so, Moment mal, ich habe überhaupt noch nicht mit der vierten Farbe gestrickt. Bis mir dann auffiel, dass ich die letzten 2 Quadrate mit der vierten Farbe hätte machen sollen und nicht mit der Oh. dritten. Aber egal, dafür ist davon jetzt mehr übrig und dann reicht es definitiv, um damit große Teile des Innenraums sozusagen zu stricken. Also insofern, ja, ich bin mal gespannt, ob es Aber die dann Farb, trotzdem aufgeht. aber die Farbzusammenstellung gefällt dir trotzdem so, auch wenn Die du die Farbe jetzt noch nicht. Farbzusammenstellung gefällt mir trotzdem, ja, das ist schon ganz schlüssig. Insofern, ich glaube, das ist soweit ganz gut. Ja, also sozusagen, aber das war so ein harmloser Knitting. Ich habe dann kurz überlegt, mache ich das eine Quadrat ganz wieder auf und das zweite war auch schon halb fertig oder, nee, das war, als ich das zweite anfangen wollte, mache ich das eine ganz wieder auf und dann dachte ich, nee, ich kann nicht nur das andere in der anderen Farbe stricken, es sollte ja dann schon symmetrisch sein. Und dann habe ich mich entschieden, ach komm, das zweite wird dann eben auch mit der falschen Farbe, ist jetzt nicht dramatisch und also weil es ist jetzt nicht so, dass das ein festgelegtes Farbschema wäre, was so weit zu erkennen wäre, dass das hinterher allen auffällt, dass es die falsche Farbe ist. Also wer die Anleitung kennt, wird es vielleicht sehen, aber ansonsten glaube ich, ist es nicht so, dass man sagt, oh Gott, da hätte die andere Farbe hingemusst, sonst ist es völlig unlogisch. Also ich glaube, das wird keinem so auffallen. Insofern bin ich ganz entspannt. Ansonsten habe ich ein ganz kleines bisschen an dem Polarity weitergemacht. Das ist ja so ein Dauer-Mindless-Projekt, was zwar sehr mindless ist, was aber immer Hingucken erfordert, weil es immer eins stricken, eins abheben ist. Und das geht nicht ohne Hingucken, weil ich sonst tatsächlich irgendwie aus dem Takt komme. Und dann sieht es doof aus. Insofern muss ich da relativ viel hingucken, aber ich kann dabei gut reden und muss nicht viel denken, das geht. Aber das wächst eben sehr langsam, weil ich da wenig Lust zu habe und einfach auch keine Gelegenheit hatte, das irgendwohin mitzunehmen. Ja, und das letzte Projekt habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dieses kleine Lace-Teil, was ich eigentlich aus Quirlwirk und Seide machen wollte, wo ich ja so über die Anleitung geflucht hatte. Ich weiß gar nicht, habe ich letztes Mal schon erzählt, dass die Designerin mir dann auch tatsächlich das Geld für die Anleitung erstattet Ja, hat. Und ja, das also nach dem liegt. ersten Fehler und dann kam der zweite. Nee, nach dem ersten Fehler, genau, nach dem ersten Fehler noch nicht, aber nach dem zweiten Fehler hat sie mir dann das Geld für die Anleitung Ah, oder so. erstattet. Und ja, hat gesagt, es tut ihr schrecklich leid. Und ja, ich hatte halt irgendwie auch gemeckert und gesagt, also ich käme mir jetzt vor wie so ein Teststricker, weil es ist halt, die Anleitung besteht nur aus einem Lace-Chart, was auch nicht besonders schwierig ist. Aber wenn sich da gleich drei Fehler drin verbergen, finde ich das schon ein bisschen doof für eine Anleitung, die Geld kostet. Und insofern, ja, sie hat das erstattet und ich habe jetzt aber noch keine Lust gehabt, wieder anzufangen, weil ich irgendwie so genervt war von dem Ding. Ich muss mal gucken, wann ich mich dazu aufraffe. Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Im Moment liegt es ein bisschen rum und es passiert nichts. Ich habe da 5 Reihen gestrickt und die liegen vor sich hin. Dafür habe ich im Lauf dieser Woche aber noch eine andere Idee entwickelt und zwar die Idee, mir einen Rock stricken zu wollen. Wer mich kennt, weiß, ich trage nicht Größe 34. Das ist eher deutlich größer und insofern hat mich Und das du ein trägst auch bisschen. selten Rock oder Kleid. Das stimmt, wobei ich habe jetzt in den letzten Tagen, als es relativ warm, aber sehr nass war, habe ich tatsächlich ins Büro einmal einen Rock und einmal ein Kleid angezogen, einfach weil das deutlich schneller trocknet an den Beinen als eine nasse Jeans. Und ich habe ja doch, also wenn ich nicht mit dem Fahrrad fahre, habe ich ein bisschen Fußweg. Und solange es halbwegs trocken ist oder absehbar ist, dass ich trocken ins Büro komme, fahre ich mit dem Fahrrad in den Sommermonaten. Aber wenn klar ist, ich werde wahrscheinlich bis ins Büro nass werden, dann finde ich immer lange Hose total doof oder ich nehme halt eine zweite Hose mit, um mich vor Ort umzuziehen. Und dann dachte ich immer so, Moment mal, Rock mit so Leggings drunter trocknet deutlich schneller, wenn die Leggings nur bis knapp übers Knie geht. Also ist das jetzt mein Schlechtwetter-Outfit. Und ja, dabei habe ich beschlossen, dass das doch eigentlich ganz praktisch ist, insbesondere wenn der Rock auch noch Taschen hat. Und habe ein ganz cooles Rockmodell gefunden. Den Namen habe ich jetzt natürlich geschickterweise verdrängt. Wobei, warte, die Anleitung liegt hier irgendwo neben mir, weil ich die Aber Maschen dir ist schon probe. klar, dass Röcke für die meisten Menschen eher Gutwetter-Outfits sind, oder? Ja, das ist schon klar. Aber also den werde ich dann vielleicht auch nicht anziehen, wenn es regnet, weil nass gesaugtes Wollzeugs an den Beinen ist, glaube ich, auch nicht gut. Wobei Wolle das ja nicht so schnell aufnimmt. Ja, aber trotzdem, wenn es dann wirklich so fies regnet, nee, weiß ich noch nicht so genau. Aber so dünnes Röckchen geht halt ganz gut, wenn es nass ist. Irgendwie. Naja, egal. Auf jeden Fall, der Rock heißt Dixon und ist von Berocco. Und hat eigentlich, also inklusive Bund oben alles gestrickt. Und ich habe dann überlegt, dass ich das, glaube ich, nicht so hübsch finden würde, wenn ich mir um meinen Bauch herum erstmal so Rippenmuster packe in Wolle. Das fand ich dann ein bisschen sehr auftragend. Außerdem hat es dann immer noch keine Taschen, weil auf Rippenmuster kann ich keine Taschen aufsetzen, ohne dass es doof aussieht. Und einen glatt rechts gestrickten Rock wollte ich nicht. Da hatte ich auch ganz niedliche Taschenvarianten gesehen. Und dann kam mir die Idee, ich kann doch einfach eine Jeans, die sowieso irgendwie an den Beinen kaputt ist, einfach abschneiden und dann den Rock unten dran nähen. Und das habe ich vorhin angefangen. Ich habe also mir eine Jeans aus dem Schrank geschnappt, die eigentlich entsorgt werden müsste, weil die Beine durch sind. Und habe die halt abgeschnitten, so unterhalb der Taschen. Und bin dann hier im extremst kurzen Minirock durch die Wohnung, um das Ding abzumessen. Mein Mann hat sich totgelacht. Ich allerdings auch, weil es sehr witzig aussah. Glaube ich sofort. Also es gibt ja Leute, die in solchen Längen auf die Straße gehen, aber ganz ehrlich, es sieht nicht gut aus. Also an mir schon mal gar nicht, aber auch an dünneren Menschen selten. Aber es war sehr amüsant. Aber ich konnte so ziemlich gut messen. Ich habe gestern Abend stundenlang überlegt, wie lang muss ich denn, wie viel weniger muss ich denn jetzt stricken, wie weit muss das dann da unten sein und an welcher Stelle im Muster muss ich denn dann wieder einsteigen sozusagen. Und ich bin zu keinem Entschluss gekommen und mein Mann sagt, du guckst so grimmig, was ist los? Ich so, ja, ich versuche hier irgendwie zu grübeln, wie ich das am besten mache. Und dann habe ich gesagt, ich gebe das jetzt auf und messe heute erstmal. Und das war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Jetzt weiß ich, Aber an welche. die Idee klingt cool. Ja, irgendwie dachte ich so, das ist doch praktisch, weil dann muss ich mich nicht damit rumschlagen, dass es oben, weil auch alle sagen, so, ah, dann sitzt das, wenn es oben zu locker ist, dann rutscht der Rock, wenn es zu eng ist, sieht es auch scheiße aus und entschuldigt die Wortwahl, Taschen kriegst du nicht rein, dann musst du wieder ein Gummiband einziehen und dann dachte ich, bevor ich mir diesen ganzen Schnickschnack gebe und es nicht passt, weil ich dann im Verhältnis dafür, dass ich ein relativ breites Hinterteil habe, wieder viel schmale Hüften habe, passt sowas dann ja auch immer nicht. Und ich dachte, komm, bevor ich jetzt hier 3 Stunden rumexperimentiere oder länger und messe und stricke und hinterher doch alles nicht passt, ich nehme eine Jeans, die mir passt, schneide sie ab und nähe unten einfach einen Rock dran. Und bin jetzt hoffentlich auf dem richtigen Weg. Jetzt habe ich vorhin alle Maße an der Jeans genommen und an mir und muss jetzt einmal, will ich so einen Mustersatz Probe stricken und gucken, wie das so wird, weil das ist auch mit Worsted Yarn angegeben und ich will es aber aus einer Wollmeise DK stricken. Da habe ich mir letztes Jahr auf dem Wollfest hier in Hamburg 2 Stränge gekauft in so einem ganz dunklen Braun. Frag mich bitte nicht, wie das heißt. Alle, die sich mit Wollmeise auskennen, ich kann mir die nicht merken. Ich bin ja nicht so der Wollmeiseverarbeiter, aber die DK mag ich sehr gerne. Aber ich bin nicht gut in den Farben. Ich glaube, irgendwas mit Schokolade, Zartbitter vielleicht. Wie auch immer. Auf jeden Fall ein dunkles Braun. Und das, glaube ich, passt hinterher ganz gut zu der Jeans. Und ja, die Jeans habe ich abgeschnitten und die Maschenprobe habe ich angefangen, weil die DK-Wolle ist dann ja schon, selbst wenn die Lauflänge passt, ein bisschen dünner als so ein Worsted-Yarn. Und deswegen will ich auch mal gucken, weil auch die Nadelstärke, die angegeben war, ich hatte da gestern schon mal kurz eine Maschenprobe angefangen, das war mir aber eigentlich zu locker. Und weil an der Wollmeise steht irgendwas von 3,75 bis 4 mm dran und die Anleitung schlägt vor, 4 und 4,5 mm zu nehmen. Und ich finde Zöpfe in 4,5 mm, wenn es dann zu weit ist für das Garn, also dann sieht es ja auch doof aus. Deswegen will ich jetzt erstmal eine Maschenprobe stricken und gucken, welche Nadelstärke mir da so gefällt und wie lang das wird und damit ich dann auch ein bisschen besser kalkulieren kann, wo ich in diesem Rockmuster einsteigen kann. Genau, und wie Aber ich sie. habe mir das Muster gerade mal angeguckt. Das ist echt Ja. schön. Das ist von Nora Gorn, ne? Also ich Ja. muss auch sagen, es ist eine Ja, den Designerin. Designernamen konnte ich mir nicht auch noch merken. Der steht nämlich leider nicht auf dem Teil der Anleitung, den ich ausgedruckt habe. Ja, aber ich finde, sie macht wunderschöne Designs. Also sie hat auch eine ganz eigene Handschrift, finde ich immer, von Designs, die man sofort erkennt. Bin selber noch nicht dazu gekommen, was von ihr zu stricken, aber es steht schon länger auf meiner Liste, ganz weit oben. Das Immer ist doch wieder. was. Nein, und ich fand das halt ganz schön, vielleicht kurz zur Erklärung. Also es fängt halt oben mit Rippen oben. Ich zeige auf meine Schulter oben. Nein, es fängt an der Hüfte mit Rippenmuster Das an. sieht ja eh keiner beim Podcast. Genau, aber irritierte mich das gerade schon. Also es fängt mit einem Rippenmuster an und dann kommen Zunahmen und Zöpfe, die letztendlich sowas, also ich würde sagen, es sieht fast aus wie so gotische Bögen in so Kirchengebäuden. So irgendwie wirkt das so ein bisschen. Also ich fand das sehr, sehr schön. Und ich glaube, es geht auch in Braun, weil die meisten Leute, die es gestrickt haben, haben es tatsächlich in irgendwelchen Grau-Varianten gestrickt, so ähnlich wie in der Anleitung. Aber ich dachte mir, Braun muss auch gehen. Und ich wollte jetzt nicht schon wieder Wolle kaufen, weil ich ja relativ sicher bin, dass ich im Herbst noch mehr Wolle kaufe. Und ich wollte jetzt nicht schon wieder. Wo das denn? Wo das denn? Ja, da kommen wir jetzt, glaube ich, schon zu den spannenden Dingen und zum Titel dieser Sendung. Nein, zum ersten fahre ich ja im September auf die Shetlands, das habe ich ja schon erzählt, glaube ich. Shetland Wool Week mit Diana, also Schlomfine zusammen. Und ja, was machen wir denn, Julia? Was haben wir getan? Wir fahren nach Rhinebeck. Wir fahren nach Rhinebeck, wir haben Flüge gebucht. Also ich habe schon einen Flug Ja. gebucht. Deiner Ich fehlt habe auch noch. schon, also ich habe, nee, ich habe 23 Einzelflüge gefühlt. Stimmt, Flüge hast du schon. Also alle Dein bis auf Weg den ist nach Hamburg. komplizierter. Ja, gut. Genau, wir fliegen zusammen in Hamburg los und machen ganz dekadent einen Stopover in Reykjavik, da wir mit Icelandair fliegen. Machen dann noch einen Halt in New York selber, bevor wir dann das lange Wochenende in Rhinebeck verbringen. Und dann fliegen wir wieder zurück und Julia muss ziemlich schnell wieder arbeiten. Und deswegen fliegt Ja. sie direkt nach Toulouse zurück und deswegen ist Julias Flug super kompliziert. Meiner ist relativ einfach. Also ich Hamburg. fliege di direkt über Lissabon nach Toulouse zurück, muss man Ja, dazu das sagen. geht doch fast. Oh. Ja, und insofern sind wir jetzt ganz aufgeregt und überlegen schon, was wir alles tun. Und deswegen will ich nicht so viel Geld für neue Wolle ausgeben, weil ich glaube, das mache ich dort wahrscheinlich besser als hier. Oder vielmehr für Dinge, die ich hier nicht so kriegen würde. Ja, ich habe auch schon überlegt, aber auf der anderen Seite, so viel Platz ist ja auch gar nicht im Koffer. Boah, da darf man halt auf dem Hinweg nicht so viel reinwerfen. Ich Also habe, ich glaube ich, wollte. auf dem, ich habe, glaube ich, auf dem Rückweg sogar zwei Koffer dabei, weil die haben das übers Reisebüro dann gleich gebucht, dass ich Gepäck dabei habe, und dann sind es irgendwie zwei, und dann meinte sie, ja, da könnte ich ja zur Not vor Ort einen Koffer kaufen. Und ich so, nein, aber im Hinterkopf das zu haben, ist gar nicht so verkehrt. Ja, dann kriegst du meine Wolle mit. Es könnte dann nur bei der beim Zoll schwierig werden, wenn du zu viel Wolle dabei hast. Ja, aber Wolle kostet ja nichts. Wolle kostet nichts. Nee, das stimmt schon gar nicht, wenn man sie in den USA kauft. Ja, genau. Genau, so also unsere großen Abenteuer. Und ja, also noch ist es nicht sehr ausgearbeitet als Plan. Das ist bestimmt hinterher spannender zu erzählen. Jetzt im Vorfeld ist es einfach nur, dass wir uns freuen und ja, wir wollten euch an unserer Freude teilhaben lassen. Sollte schon jemand da gewesen sein und Tipps haben, immer her damit. Ansonsten ja, werden wir im Laufe der Zeit berichten, spätestens wenn wir zurück sind. Vielleicht machen wir auch vor Ort einen kleinen Bericht, den wir dort aufnehmen oder so, mit ein paar Schafen im Hintergrund. Ich glaube, die Moni hat das mal. Moni war da mit ihrem Freund. Ja. Und die haben da doch so ganz lustige Aufnahmen gemacht, wo der Chris die Moni interviewt hat vor irgendwelchen Schafen oder so. Und sowas habe ich im Kopf. Ich glaube, sowas Ähnliches kriegen wir auch hin. Schauen wir mal, was wir da Ich bin so auch gespannt, ob schaffen. wir vielleicht andere Podcaster dort treffen. Ja, das wäre natürlich cool. Wobei die viele von den amerikanischen Podcastern sind ja eher an der Westküste. Ob die dann alle nach Rhinebeck fliegen, werden wir sehen. Aber mal gucken. Wir schauen Ja, mal. ich hatte auch nur von Imagined Landscapes, da höre ich ja auch gerne zu, in der letzten Folge irgendwie gehört, dass sie wohl nicht da sind. Okay, ja, also wen ich auf jeden Fall dort treffen will, sind die Leute von der Green Mountain Spinnery, die ich da in Hartford schon getroffen habe. Die meinten, Rhinebeck wäre so toll und ich sollte unbedingt versuchen hinzukommen. Und wenn ich da wäre, sollte ich vorbeikommen am Stand und das, ja, werde ich dann wohl auch tun. Die waren nämlich beide echt total nett und da werde ich auf jeden Fall vorbeispazieren und Hallo sagen und ihnen dann auch mein Fancy Me zeigen. Weil die haben mich tatsächlich, nachdem der fertig war, prompt gefragt, ob sie den auf ihrer Facebook-Seite vermarkten dürfen. Da habe ich gesagt, ja, dürft ihr, ihr könnt nur nicht auf mein Facebook-Profil verlinken, weil ich habe keins. Und insofern haben sie es dann auch schon gleich auf Facebook gezeigt. Habe ich dann hinterher, bin ich mal da vorbeigesurft auf der Seite, habe das mal angeschaut. Ist ja auch schön. Genau, die waren ganz angetan. Ja, so viel zum Thema Vips bei mir. Und dann haben wir schon unsere Abenteuer für den Herbst angekündigt. Was ist denn noch bei dir passiert, so in den letzten Wochen? Ja, also Außer, dass in du viel Bezug auf gearbeitet hast. in Bezug auf diese Reise war es hochkomplex. Ich bin immer wieder begeistert, wie groß doch Service in Frankreich geschrieben wird. Ironiemodus wieder aus. Ich habe das ja so halb mitbekommen, weil wir uns ja abstimmen Ja, wollten. es war hochkomplex. Ich wollte das aus gewissen Gründen über ein Reisebüro buchen. Aber da überhaupt erstmal jemanden ranzubekommen, der dann auch noch einigermaßen zeitnah irgendwas raussucht, hat sich als schier unmöglich erwiesen. Ich habe keine Ahnung, wie Reisebüros hier in Frankreich überleben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir haben, also das hat sich ja schon über Wochen hinweg angebahnt. Wir versuchen das ja, glaube ich, jetzt schon seit ungefähr 6 Wochen. Ja, würde ich Also auch ungefähr sagen. von der Jetzt haben wir endlich ersten gebucht. Überlegung, ja, von der ersten Überlegung, da hieß es noch ab Frankfurt und ich wollte ja anfangs auch direkt nach Toulouse zurück. Dann hatten wir zwischenzeitlich überlegt, ja, aber der Stopover wäre ja auch ganz nett, das geht dann wieder nicht. Das Reisebüro kann den Stopover wieder nicht und dann hat das auch mal ewig gedauert, bis sich da überhaupt irgendjemand gemeldet hat. Ja, ich glaube, das erste Mal, nee, das ist sogar noch länger her, weil zu Pfingsten, erinnere ich, da waren wir nämlich unterwegs. Und da hatten sich die aus dem ersten Reisebüro schon nicht gemeldet eine Woche lang. Also, wir Stimmt. hühnern damit schon länger rum. Ja, und insofern ist es umso besser, dass wir jetzt endlich was gebucht haben. Ja, wurde dann auch Zeit. Denn irgendwann werden ja Genau. auch die Hotels knapp, die Flüge teuer. Ja, Ja. sie sind tatsächlich auch schon teurer als beim ersten Gucken gewesen, aber egal. Ja. Wir haben ja Geld zu viel. Nee, das jetzt nicht, aber es gibt ja Mittel und Nee, Wege. nicht wirklich, genau. Aber man kann ja ein bisschen sparen. Ja, insofern sind wir da schon ganz neugierig, wie das Und dann wird. hatte ich noch ein zweites Event, nee, eine zweite Begegnung der dritten Art sozusagen. Mein Auto ist mal wieder kaputt. Ja, Man also mag es kaum glauben. irgendwie, das war doch gerade erst. Ja, aber diesmal ist es was ganz anderes. Na Diesmal ist es super. nämlich die Elektronik, die elektronische Wegfahrsperre, um genau zu sein, die mir vor über einer Woche gesagt hat, dass ich mein Auto jetzt nicht mehr bewegen könnte, weil ich könnte ja ein Dieb sein. Ja, klar, und deswegen hast du auch einen Schlüssel. Genau, ich habe es dann auch noch mit dem Ersatzschlüssel versucht, auch der konnte das Auto nicht überzeugen. Ich habe dann also in der Fachwerkstatt versucht, einen Termin zu bekommen. Da hieß es dann, also nicht 2 Wochen wie das letzte Mal für die Diagnose, sondern 3 Wochen. Ja. Und wir wollen an dem verlängerten Die wollen da Wochenende ja auch mit Juli. gründlich dran arbeiten. Ja, aber das ist ja nur die Diagnose, das ist ja noch nicht mal das Reparieren und ich konnte den ja, dank meines Freundes, der sich mit Autos ein bisschen auskennt, auch ziemlich genau sagen, wo das Problem liegt. Also ich habe wieder neue Skills gelernt. Ich kann jetzt sogar provisorisch, na, was heißt provisorisch, hemdsärmelig den Fehlerspeicher meines Autos zurücksetzen, indem ich die Batterie abklemme und die Kontakte überbrücke. Nicht schlecht. Ich stelle Ja, mir hat dich das Auto gerade aber im leider. Kostümchen und Pumps vor, wie du in deiner Motorhaube verschwindest. Das war an dem Tag tatsächlich so. Ich hatte Sehr schön. Kriege ich ein Foto Kleid davon? Also ich glaube, ich brauche keins, weil ich ungefähr weiß, wie es ausgesehen hat, aber sehr schönes Kopfkino. ja, mit verschmierten Händen, weil ich dann mit dem hier mit dem kleinen Werkzeugsatz die Muttern an der Batterie gelöst habe und ja, das muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Glaube ich. Wenigstens zu Hause oder noch auf dem Zu Büroparkplatz. Hause. Zu Ja, das Hause. geht ja. Das ist ja zumindest ein geschützter Innenhof, wo nicht so viele Leute vorbeikommen. Ja, aber dafür kennen die mich. Ja, aber die sind dann vielleicht verständnisvoller, als wenn man das irgendwo auf einem öffentlichen Parkplatz macht, wo irgendwie viele Leute vorbeikommen, die einen nicht kennen. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, da habe ich wenig Schmerzen mit. So oder Ja, so. das stimmt. Es ist eben mein Auto. Ich bin ja einfach nur froh, dass ich dann unter Anleitung sowas auch machen kann. Wäre schön gewesen, wenn es funktioniert hätte, hat's aber nicht. Mein Auto ist jetzt in der Garage nach Biegen und Brechen. Ich wusste zwischenzeitlich auch nicht, wo es ist. Man hat es abgeschleppt und angeblich Werkstatt. war es noch beim Abschlepper. Ja. Du hast Garage gesagt. Das ist nur auf Französisch Ach so. Werkstatt. Ja. Entschuldige, wenn ich kurz eingreife. Nee, du hast Sprachverwirrung. vollkommen recht. Ich habe auch die Woche viel auf Deutsch, Englisch und Französisch geredet. Ich krieg das ein bisschen durcheinander, gebe ich ganz ehrlich zu. Das macht nichts, ich verstehe genug, um zu Das bringt das dann dolmetschen. einfach manchmal so mit sich. Ja, völlig logisch. Ja, seit Mittwoch früh ist es jetzt in der Fachwerkstatt, ich möchte nicht sagen meines Vertrauens, aber in der Fachwerkstatt. Und ich weiß bis heute noch nicht, ob jetzt an diesem Auto gearbeitet wird, ob sie wissen, was das Problem ist und bis wann ich ungefähr mit einer Reparatur rechnen kann, weil ich dann nämlich niemanden erreiche. Ja, ist doch perfekt, würde ich sagen. Und der ADAC hatte den ganz cleveren Vorschlag, ich soll doch einfach mal vorbeifahren. Da meinte ich, naja, das liegt nicht in der Nähe und ich habe ja kein Auto im Moment. Ja. Ja, so viel dazu. Wundervoll. Klingt nach viel Spaß. Also ich drücke die Daumen, dass dein Auto noch ein bisschen länger aushält, ohne dauernd auszufallen und dass du nicht sofort ein neues brauchst. Weil es ist ja auch nicht mehr so ganz frisch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nein, es ist 16,5. Ja, gut, dann darf es ehrlich gesagt auch anfangen, irgendwie mit Macken. Ja, und ganz ehrlich, das, was da jetzt ist, das, also angeblich ist das auch ein typisches VW-Problem. Also ich fahre einen Golf, für alle, die es nicht wissen. mein kleines schwarzes. Und naja, wenn es 16,5 Jahre dauert, bis dieses typische VW-Problem auftritt, dann denke ich, kann ich mich da nicht beschweren. Ja, das ist in der Tat. Also, es geht schon. Und solange es halt auch nur die Wegfahrsperre ist und das Auto an sich ja fährt, ist ja eigentlich auch gut. Ja, hatten wir ja auch andersrum vor kurzem. Das stimmt. Oh, bei mir Nein, fällt zum aber. Thema Wegfahrsperre fällt mir eine sehr lustige Geschichte ein. Ich hatte mal einen Kollegen, der war dafür bekannt, dass er so ein bisschen, ich sag jetzt mal, tollpatschig war. Und er versuchte immer irgendwelche Schnäppchen zu machen und es ging meistens in irgendeiner Form schief. So, und der hatte sich einen gebrauchten Mercedes irgendwas gekauft und angeblich Scheckheft gepflegt vom Rentner und so. Alle, die ihn besser kannten, meinten seine, von wegen, wer weiß, wo der den gekauft hat. Auf jeden Fall hat er sich da eine Wegfahrsperre nachträglich einbauen lassen. Und dann ging die Wegfahrsperre kaputt. Und dann hat er sich die von so einem polnischen Schrauber schwarz unter der Hand ausbauen lassen. Bei sich vor der Haustür zu Hause, weil das Auto nicht mehr fuhr. Und genau, er hat sich erst nach Hause schleppen lassen von jemandem, ich weiß nicht mehr wie, weil er wollte eigentlich mit dem Auto Kolleginnen zum Junggesellenabschied fahren von der einen Kollegin. Das ging schon mal schief. Dann hat er das Auto endlich zu Hause und hat sich dort eben von diesem polnischen Schrauber die Wegfahrsperre ausbauen lassen. Und 3 Tage später wurde das Auto geklaut vor seiner Haustür und er kann sich nicht erklären, warum. Na Mensch. So ein Zufall Nee, aber auch. das ist das, was mir zum Thema Wegfahrsperre sofort einfällt. Und es ist witzigerweise aber tatsächlich das Auto dann irgendwie 1,5 Jahre später in Polen aufgetaucht. Er hatte irgendwie einen Anruf von der Polizei und er konnte es dann dort abholen. Ich habe leider keinen Kontakt mehr zu diesem Kollegen, weil er nicht mehr bei uns arbeitet, aber das war immer ein hochamüsantes Thema, wenn es Geschichten über ihn zu erzählen gab, weil ein anderer Kollege von ihm, von mir war mit ihm sehr gut befreundet und die waren Nachbarn und der hat uns dann immer die besten Stories erzählt und wir haben uns also alle immer regelmäßig weggelacht. Und ja, jetzt arbeiten sie beide nicht mehr bei uns, insofern habe ich keinen Nachschub an tollen Geschichten, aber das ist das, was mir zum Thema Wegfahrsperre sofort einfällt. Also ich muss gestehen, ich habe auch überlegt, ob ich die ausbauen lasse. Ja, aber vielleicht nicht von einem polnischen Schrauber unter der Hand. Nee. Das ist der Und Unterschied. das ist ja auch nur die elektronische Wegfahrsperre. Trotzdem gibt Ja. es ja noch diese Lenkradsperre, die man einrasten lassen Ja. kann. Ja, auf jeden Fall, genau. Deswegen wollte ich nicht sagen, lass sie ausbauen. Also Das mein Freund hatte da noch einen ganz praktischen Hinweis dann. Er sagte, naja, aber das Auto ist nun mal mit dieser Wegfahrsperre zugelassen. Es kann sein, dass du dann die Zulassung verlierst. Das heißt, ich könnte das Auto in Deutschland nicht mehr fahren. Die Naja, auf der anderen Seite, wie Typzulassung. wahrscheinlich ist es, dass du es nochmal nach Deutschland zurückfährst? Naja, regelmäßig. Ich habe ja auch noch ein deutsches Kennzeichen. Das stimmt, du musst es zum TÜV immer noch bringen. Da war was. Ja, nee, das stimmt natürlich. Ungünstig. Ja. Ja, sonst. Hast du mehr zu berichten? Nee, das war's auch schon. Also dafür, dass ich so viel unterwegs war, also beruflich unterwegs war, denke ich, ist das ja auch schon ausreichend. Ja, auf jeden Fall. Ich kann noch von einer Veranstaltung erzählen, wo ich war, und ich habe 2 Rezepttipps. Und zwar war ich letzten Sonntag auf einer Veranstaltung, die nannte sich Hörspielwiese. Genau das, wonach es klingt. Es gab Hörspiele auf einer Wiese. Es war eine Veranstaltung vom Stadtteilhaus Barmbek oder so, also irgendwie so Stadtteilkulturzentrum. Und ich hatte die Plakate auf dem Weg zur Arbeit gesehen und dachte, oh, das klingt aber nett. Und jetzt war letzten, also es hat letztes Wochenende ziemlich viel geregnet. Und es hat auch bis Sonntagmorgen geregnet. Und ich war da mit 2 Freundinnen eigentlich verabredet. Die eine hat dann kurzfristig noch abgesagt, weil ihr was dazwischen gekommen ist. Und mit der anderen haben wir überlegt, machen wir das? Gehen wir das Risiko ein? Und dann haben wir gesagt, ach komm, egal, wir gehen das Risiko ein. Wenn es nicht passt, gehen wir noch ins Museum oder so. Und dann haben wir uns also, ich habe so eine große Plane, die man irgendwie eigentlich so als Autoabdeckplane auch nehmen kann. Die haben wir vor Jahren mal gekauft für irgendwelche Picknickaktionen mit vielen Leuten und die ist halt wasserdicht. Die habe ich mir geschnappt und dann noch eine Picknickdecke obendrauf. Und dann haben wir uns zu zweit auf diese Wiese gesetzt und dann mit dem Fahrrad hingeradelt bei schönstem Sonnenschein. und haben uns da noch hingesetzt. Und es ging halt irgendwie von, ich glaube, mittags um 2 bis abends um 9 irgendwie mehrere Hörspiele hintereinander. Erst welche, die kindertauglich waren, dann eher das Erwachsenenprogramm. Und dann haben wir uns da den kleinen Prinzen angehört. Und als wir ankamen, war es echt schön und sonnig. Und als wir dann da saßen, es wurde immer, die Sonne ging immer weiter weg und es kam immer mehr Wind. Und irgendwann war ich kurz davor, auch meine Daunenweste anzuziehen, weil es echt frisch wurde. Und am Anfang dachte ich so, oh, im T-Shirt und lange Hose ist ganz schön warm. Und ja, eine Stunde später war es echt fresh. Aber das hat total Spaß gemacht, weil sie hatten dann halt auf so einem relativ großen Areal viele Lautsprecher aufgestellt und die Leute saßen da alle auf Picknickdecken und Picknickstühlen und so, Campingstühlen. Und haben sich Hörspiele angehört. Das war total nett. Die Kinder sind über die Wiese geturnt und die da so waren. Es war eine super schöne Stimmung. Und ja, wenn das Wetter nicht so doof gewesen wäre, wäre das echt total gut gewesen, weil dadurch war es echt schlecht besucht, weil halt viele Angst hatten. Die Wiese war auch tatsächlich nass und matschig. Insofern war eine wasserdichte Plane unten drunter ziemlich cool. Da haben uns auch viele neidisch angeguckt. Aber wie willst du das planen für so eine Geschichte? Du brauchst ja Natürlich. schon ein bisschen Vorlaufzeit. Kannst du gar nicht anders machen. Und das war jetzt also seit Wochen angekündigt und das kannst du nicht. Also, aber sie haben es halt stattfinden lassen, was auch gut war. Und die Leute haben dann halt entsprechend das Beste draus gemacht und sich entsprechende Unterlagen mitgebracht. Aber so unsere große Plane war schon das Highlight an Equipment. Und das war halt echt schön. Genau. Und dann wollte ich zwei Rezepte noch vorstellen. Das eine ist sozusagen indisches Naanbrot. Ich weiß nicht, wer das gerne mag. Ich liebe dieses Brot. Ich finde es total lecker. Das wird ja in Indien, das ist so Hefeteig, der ein bisschen säuerlicher Hefeteig, der in so, ja, quasi über offenem Feuer gemacht wird, auf der Innenseite von so Tonkrügen oder so. Das sind so Öfen in der Erde und da wird das irgendwie reingebappt von innen. Und ich esse das total gerne. Und unsere Nachbarn waren in Indien im Frühjahr und hatten dort eine Reise gemacht zusammen mit Freunden. Und über die haben sie irgendwelche Geschäftskollegen von denen kennengelernt. Und die hatten eine Fabrik für indische Gewürzmischungen und haben halt eine Gewürzmischungsfabrik besucht und uns entsprechend eine Gewürzmischung mitgebracht. Echt aus Indien. Und sie waren quasi dabei, als die abgepackt wurde. Und dann haben wir sie irgendwie zum Abendessen eingeladen, kurz danach, und haben gesagt, gut, dann machen wir doch was mit indischen Gewürzen. Und dazu gehört Naanbrot. Und dann habe ich gesagt, das muss doch selber zu machen sein, weil es gab es mal eine Zeit lang irgendwie hier auch zum Aufbacken im Supermarkt zu kaufen. Und das hatte ich aber nicht gefunden. Ich dachte, ja, komm, das muss man doch selber machen können. Habe ein Rezept gefunden bei Chefkoch und es geht wirklich ratzfatz und total einfach und es ist sehr lecker. Also man macht Hefeteig, der auch ein bisschen, ich glaube, Buttermilch oder Joghurt enthält. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Ich habe es verdrängt. Also irgend so was säuerliches, milchproduktmäßiges kommt mit in den Teig. Und dann nimmt man diese Fladen, nimmt man daraus kleine Kügelchen und macht Fladen und schmeißt die einfach in die Pfanne und wendet die und hat jede Seite 2 Minuten in der Pfanne und fertig ist das Naanbrot. Also das war sehr, sehr lecker. Falls ihr das mögt, kann ich das nur empfehlen. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Und das andere ist ein Gericht, was ich in einem Tipp zum Thema Grillen gelesen habe, wobei man es auch im Ofen zubereiten kann. Das haben wir dann gemacht, einfach weil wir bei Freunden waren, die einen Elektrogrill hatten und es zeitlich besser passte, das parallel in den Ofen zu werfen. Und zwar Orangen gefüllt mit Brownie-Teig. Ja. Das habe Hey. ich auch gedacht. Es ist extrem gehaltvoll, aber sehr. Also wenn man so Schokolade mit leichtem Fruchtaroma mag, ist es perfekt. Also man höhlt die Orangen aus und packt stattdessen ja, Brownie-Teig rein und packt den Deckel von der Orange wieder drauf, packt das in so ein Ach, man macht das noch wieder Alufolienpäckchen. zu. Man macht es wieder zu. Packt es in Alufolie, sollte sich ungefähr merken, wo die Oberseite von der Orange ist, damit es nicht ausläuft. Schmeißt das auf den Grill, in die Glut oder eben in den Backofen, und hat dann halt hinterher was nach noch so Orangensaft schmeckt, wo so, je nachdem wie lange man es gart, mehr oder weniger garer Brownie-Teig drin ist. Sehr, sehr lecker. Wir hatten sehr, sehr kleine Orangen, das war von der Portionsgröße her auch gut so. Dadurch hat aber die Teigmenge für viel mehr gereicht. Insofern hatten wir dann aus dem Rest haben wir einfach noch einen normalen Brownie gemacht. Aber das war extremst lecker und das kann ich sehr empfehlen. Gefunden habe ich das auf dem Blog Kreativfieber. Auch das werde ich verlinken und dann, ja, habt ihr was zum Nachmachen. Es lässt sich bestimmt auch im Das Winter klingt machen, gut. aber es war in der Sommer Grillbackecke. Aber mein erster Gedanke war auch eigentlich, das ist eher ein Wintergericht, aber es schmeckt tatsächlich auch im Sommer. Ja, es klingt so, als wäre das wirklich dann für den Grill, damit man da auch was Süßes hat, ne? Weil Genau, ansonsten eben ist auch Grill ja immer für eher mit Nachtisch, genau. Raucherbrenner. Für alle, die nicht nur Fleisch grillen wollen. Oder nicht nur Herzhaftes. Kann ja auch Gemüse und sonst was grillen. Also da waren, genau, das war so eine Ecke mit lauter Tipps für, wenn sie nicht nur Fleisch grillen wollen. Da gab es auch irgendwas mit Ananas und so, aber das habe ich, also ich habe nur dieses ausprobiert. Und ja, das war einfach witzig, weil wir an dem Wochenende zum Grillen eingeladen waren und eben aus unserer Biokiste noch Orangen da hatten, dachte ich so, perfektes Rezept, das wird sofort ausprobiert. Ja. Genau, das war so alles, was ich berichten kann. Sind wir dann Ja, ich kann fertig? nur berichten, dass ich, ja, dass ich kann nur berichten, dass ich mit dem Fädenvernähen vorwärts komme. Ja, das ist nicht An schlecht. Ich meinem sehe dich Umschauen. da auch fleißig hin und her sticheln sozusagen. Ja, ich bin ja nicht so ein Fädenvernieh-Freund, Nee, aber ich auch was gar macht man nicht nicht. alles? Ja, ich glaube, die Fäden hier dran kommen dann vielleicht beim nächsten Podcast oder so. Mal gucken. Bis dahin bin ich dann hoffentlich fertig mit dem langweiligen Kraus rechts. Guck mal, ich habe ja schon ganz viele Streifen gemacht. Jetzt halte das mal gerade für die Julia in die Kamera. Ja, aber ich muss gestehen, die Verbindung ist nicht so gut, dass ich tatsächlich Streifen erkenne. Das macht nichts. Die Farben sind auch sehr ähnlich. Es ist hellgrau und Okay. eisblau. Also insofern, ja, die Farben sind nicht so zum Auseinanderhalten. Ich schicke Ich dir werde das gleich dann noch auf ein Foto. deiner, Genau, ja, oder ich werde das ich dann habe auf schon ein deiner Foto in meine Evelyn-Seite. Projekte gestellt, genau, wo man die Streifen, glaube ich, ganz gut sieht. So, ja, dann haben wir fast nichts mehr zu tun. Zumindest in der Nö, Aufnahme. dann. Genau. Dann sind wir aber wirklich recht fix durchgekommen. Ist Ja, ich würde verständlich auch manchmal, wenn sagen. man nicht so viele Projekte hat. Ja, auf jeden Fall. Müssen wir noch irgendwas ankündigen? Wir haben nichts mehr anzukündigen. Wir freuen uns auf Kommentare an allen Seiten und bedanken uns für alle Kommentare, die reingekommen sind. Ihr hattet ja letztes Mal auch auf meine Ankündigung, dass ich ein Sabbatical mache, sind ja von einigen Seiten auch ganz coole Vorschläge reingekommen. Ich habe mir leider nicht notiert, von wem, deswegen kann ich mich da jetzt nicht explizit bedanken, aber es waren sehr tolle Ideen dabei und ich werde mir definitiv das eine oder andere davon anschauen und werde natürlich dann auch berichten, wenn ich davon was gemacht habe. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wo ihr uns denn überall findet, oder? Genau, ja, das Übliche würde ich sagen. Bei Ravelry in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe findet ihr einen Thread, wo ihr viel kommentieren könnt. Und ansonsten findet ihr uns als Julia401 und als Käthe mit AE und ohne H auf Ravelry, um uns direkt zu kontaktieren oder in unseren Projekten zu stöbern oder was auch immer. Was haben wir noch? Wir haben einen Blog, wo die Shownotes sind. Das ist wollgespräche.wordpress.com. Und ich glaube, alles andere brauchen wir jetzt nicht so wichtig. Nö. Nö. Nö. Reicht für heute. Ich denke auch. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Julia, schön war's. Ja. Und au revoir. Revoir und tschüss. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.